mal wieder alles scheißegal. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Wir sind die Generation ohne Ideal und Ziel. Wir wollen Anarchie, doch dahinter steckt nicht viel. Es ist nur eine Mode, nur eine doofe Pose. Die Arschlöcher von heute, die Spießer von morgen. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Wollen alles ändern, lassen die anderen machen. Lehnen alles ab, sind träge und bequem. Hängen bloß rum und ziehen uns drüber zu. Zweit und Anarchisten voller Widersprüche. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Es ist nur eine Mode, nur eine doofe Pose. Die Arschlöcher von heute, die Spießer von morgen. Heute ist mal wieder alles scheißegal. Heute ist mal wieder alles scheißegal.